Die russische Gruppe für Solidarität mit der DEVJK veröffentlichte am 9. September eine Erklärung und gratulierte darin der DEVJK zum erfolgreichen Explosionsversuch des Kernsprengkopfes.